Krähennest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krähennest, Podcast der Piratenpartei Deutschland. Oder sind wir noch Nordrhein-Westfalen? Entschuldigung. Wir sind bei Nordrhein-Westfalen. Das kannst du draußen nicht rausschneiden. Okay. Krähennest, Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Heute zweiter Tag, Bundesparteitag 2012, Nummer 2. Wunderschönen Bochum. Ich bin immer noch der Bernd-Pirat, mir gegenüber steht der Fitz, wie gestern Abend schon. Wir haben da über den SEA 042 gesprochen. Mhm. Könnt ihr euch angucken. Der ist heute nicht angenommen worden. Mhm. Und ich wollte jetzt einmal ein kleines Statement von dem Fitz abholen dazu. Jo. Ja, das war eine relativ zähe Diskussion. Man hat auch immer gemerkt, es waren immer abwechselnd ein NRWler und ein Nicht-NRWler am Mikrofon. Ja. Das ist Gott sei Dank... hat noch nicht mal eine Mehrheit gekriegt, also noch nicht mal eine einfache Mehrheit. Ja, genau. Genau, ja. Wurde auch geheim abgestimmt, die ganze Geschichte. Wir hatten im Vorfeld morgens halt eben hier schon mal einen kleinen Vorstandsumlaufbeschluss gemacht, dass wir für die anderen Länder einen Topf aufmachen, in Höhe von 20.000 Euro für Wahlkampfhilfen. Ja. Um das halt eben als Argumentationshilfe mitzunehmen. Und ja, ich denke mal, das hat ja relativ gut geklappt. Das hat aber auch, liegt natürlich auch daran, dass wir hier in Bochum sind, mit dem Herzen von NRW. Klar, wir werden wahrscheinlich viele noch als Fehler gewesen sein. Genau, und wir haben halt eben, also nachdem die Abstimmung gelaufen ist, das war also keine Bedingung, sondern wir haben gesagt, nachdem die Abstimmung begonnen hat, haben wir uns nochmal zusammengesetzt und haben gesagt, okay, komm, wir erhöhen den Topf auf 50.000 Euro, ja, sofern der Antrag da abgelehnt wird, weil wäre angenommen worden, hätten wir das ja gar nicht machen können. Dann hätten wir ja, das Geld ja gar nicht mehr gehabt. Genau. Ja, das steht jetzt so im Raum. Also wenn andere Landesverbände Unterstützung brauchen in Sachen Wahlkampf, können sie sich gerne an uns wenden. Zinsloses Darlehen, unbefristet. Da stehen im Moment dann jetzt 50.000 Euro zur Verfügung. Und wenn Niedersachsen sowas in Anspruch nehmen möchte oder Bayern, das sind glaube ich die nächsten, oder auch für die Bundestagswahlen, kleinere Landesverbände, wie zum Beispiel Bremen, haben wir gehört, die haben ein bisschen Geldprobleme und Geldsorgen, aber auch zum Beispiel MacPom oder Sachsen oder Sachsen-Anhalt. Klar. Dann sollen die an uns treten. Wir helfen da gerne aus, das machen wir immer. Das haben wir auch im Vorfeld schon öfters mal gemacht. Also Berlin hat von uns ja auch noch Unterstützung gekriegt. Mhm. Und denke mal, das ist piratig ist, dass man sich freiwillig hilft und dass es nicht von oben irgendwo aufgezwungen wird. Ja gut, ich sag mal, zum einen gab es dann ja auf Twitter diese kritischen Stimmen, so nach dem Motto, Nordrhein-Westfalen zieht überall 150.000 Euro bei den anderen Verbänden ab und gibt da nur 50 raus oder 20, wäre schon ein bisschen dreist. Das war die eine Stellungnahme. Die andere Stellungnahme war die Abhängigkeit, dass Nordrhein-Westfalen dann, wenn sie allen Leuten Geld leiht, dann auch hinterher den Daumen drauf hat und sagen kann, jetzt müsst ihr aber so machen, wie wir wollen. Wir können es auch machen wie die CSU und aus der Piratenpartei austreten und so Freibeuterpartei nennen, aber davon mal ab. Letzten Endes ist das Geld bei uns geflossen. Wir haben zwei Wahlkämpfe bestritten und da wurde eine Menge Geld in die Hand genommen. Das Ergebnis kann sich natürlich sehen lassen. Natürlich haben wir jetzt die Fraktion, die größte Fraktion im Bundesland, überhaupt so in den Ländern. Und deshalb ist das ja, ist irgendwie schon nachzuvollziehen, dieses Argument, aber ist, wenn man genauer hinguckt, auch ein bisschen scheinheilig. Mhm. Ja, du sagst ja auch gerade, das Ganze halt unbefristet und ohne Zinsen, sodass man nicht mal Druck machen kann, wenn man wollen würde. Selbst wenn nicht mal, du bist ja Sozialpirat, sehr solidarisch eingestellt, selbst wenn wir Nordrhein-Westfalen uns irgendwann mal ein richtiges Arschloch, darf ich das sagen? Ich sag das jetzt. Als Vorsitzende wählen würden. Nein, du darfst das nicht sagen, beschneiden das raus. Wir schneiden? Ja, das schneiden wir raus. Gut. Ich glaube, du sowieso kein Wort. Egal. Der Kunde sich sortieren, ja. Wenn wir uns einen Arschloch als Landesvorsitzenden wählen würden. Das hast du schon wieder gesagt. Ja, ist egal jetzt. Okay, ich möchte das jetzt. Ja, es ist abends am 2. PPT-Tag. Ja, bei welchem geht das? Ich ja gerne. Mein Thomas Schwan. Alles ist gut. Jetzt ist es wieder weg. Verdammt. Selbst wenn der Druck ausüben wollen würde, wenn man die Verträge ordentlich vorher strickt und die Vereinbarung ordentlich strickt, kann er das dann gar nicht. Richtig, genau. Da wollte ich hinaus. Ja. Gut. Nee, das wird schon so aufgebaut, dass da keiner irgendwie in Zugzwang gerät und irgendwann wird in alle Landesverbände Geld geflossen sein, spätestens nach 5 Jahren, wenn in überall mal eine Landtagswahl war, die dann auch einigermaßen erfolgreich über die Bühne gebracht worden ist. Und selbst das Geld, was wir als Krediter zur Verfügung stellen, zählt ja dann mit in die Parteienfinanzierung rein. Mhm. Das wird ja dann quasi auch umgeschichtet. Und von der Warte aus gesehen, da läuft gerade jemand mit der roten Nase rum. Egal. Von der Warte aus gesehen halte ich das für einen fairen Deal. Mhm. Wir haben jetzt gerade die Situation, das kann bei uns auch wieder mal ganz anders aussehen. Aber letzten Endes sind wir jetzt schon in der Pflicht als Inkubator und da einen vernünftigen Ausgleich zu schaffen. Und das machen wir auch. Nur wir wollen uns das nicht diktieren lassen. Das ist klar. Ja gut, der andere Kritikpunkt auf Seiten Nordrhein-Westfalen war ja auch, dass dann der Bund ordentlich zugelangt hätte in den Topf rein. Dass es halt nicht nur Länderausgleich gewesen wäre, sondern halt zusätzlich noch, dass der Bund was bekommen hätte. Ja. Was grundsätzlich auch nicht das Problem ist, aber einfach so diese Bedienungsmentalität, sag ich mal. Weiß ich nicht. Ja. Ja, richtig, weil der Bund kriegt eigentlich die Parteienfinanzierung von der Bundestagswahl und nicht von den Landtagswahlen. Die haben damit nichts zu kacken. Also wir sind diejenigen gewesen, die Landtagswahlkampf gemacht haben. Ja. Gut, letztes Statement, was ich auch auf Twitter gelesen habe. Irgendjemand hatte gesagt, 700 Leute hätten sie, aber keine Kohle. Und dann sage ich, wenn ihr nur 700 Leute habt, ist das ein bisschen wenig für einen Wahlkampf. Da ist es wahrscheinlich sinnvoller, wenn wir Leute rüber schicken, als wenn wir Kohle schicken. Ja, beides. Beides, klar, ja, aber... Ja. Ne? Genau, also das war, glaube ich, Bremen auch, ne? Ich weiß nicht genau, was war. Irgendjemand, ist auch egal. Also wenn so kleine Länder halt eben diese Probleme haben, dann sollen sie halt zusehen, dass sie da Wahlkampfhelfer unterbringen können. Passierte in Berlin, das hat in NRW funktioniert. Ja. Das passiert jetzt gerade auch in Niedersachsen. Die Leute kommen, die Leute helfen, die Leute gehen gerne auf die Straße. Auch im Saarland war es ja zum Beispiel der Fall, Schleswig-Holstein, egal. Die Piraten reisen durch die Gegend und helfen beim Wahlkampf. Mhm. Also von daher, diese Infrastruktur steht ja sowieso und da, wenn da dieses Landesverband mit 700 Mitgliedern mal eben auf 1400 aufgestockt wird, dann wird das auch funktionieren. Klar. So, und dann geht es nicht nur darum, die Leute dahin zu schicken, die Kohle dahin zu schicken, sondern auch schlicht und ergreifend Infostandmaterial, Plakate und. Das ist ja alles Zeug, was wir im Moment auch sammeln, damit wir es an andere weitergeben können. Nein. Niedersachsen, klar, ist auch schon darüber hingegangen, wurde heute gesagt. Ja. Gut. Ich denke, das war alles. Hast du noch eine Frage? Nein, nein. Alles klar. Gut. Fitz, ja, vielen, vielen Dank. Bitte. Und der Kameramann. Und einen schönen Westparteitag. Ebenso. Danke. Ciao. Ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.